Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene. Und alle zusammen. Hallo und herzlich willkommen beim Nerdfunk Ausgabe 81. Ihr seid richtig. Wir sind an der sonnigen Seite des Lebens angekommen. Wir haben den 11. Juli 2014. Ich bin Pascal Koschilken. Dabei habe ich heute von der Tarnkappe enttarnt den Lars. Grüß dich, Lars. Hallo. Ach, ist das nicht schön. So eine. Ach, ich liebe diese Musik. Ich finde das toll. Und wir haben es eben gesagt, ich habe ja lange gesucht nach der Titelmusik für heute, für den Nerdfunk, und ich habe den richtigen Griff gehabt. Filmmusik. Filmmusik zu einem Thema, mit dem wir heute mal reden wollen. Filme. Da werden also auch Leute ans Kreuz genagelt. Das passt sogar. Das passt perfekt, ne? Ich habe den richtigen Riecher gehabt. Das ist unglaublich. Echt den richtigen Riecher heute. Und ich würde sagen, Leute, setzt euch hin und holt euer Popcorn raus. Es wird spannend heute, ne? Ja. Oh Gott, wir sind so viel Anspielung heute wieder. Und ich habe vergessen, wieder den Marker zu setzen hier, aber macht ja nichts. Wir reden heute über Popcorn. Aber nicht zum Essen, ne? Sondern zum Gucken. Zum Gucken. Popcorn. Der Lars hat mich auf was gebracht, worüber wir mal gerne reden möchten. Über die Popcorn-Time. Was ist Popcorn Time oder timeforpopcorn.eu? Was ist das denn? Du hast sogar geblockt, Lars, über dem über Popcorn Time auf deiner Tarnkappe. Was ist Popcorn Time? Wie kann man das beschreiben? Das ist ein ziemliches Erfolgsmodell, das kann man nicht anders sagen, was im Frühjahr diesen Jahres schon mal gestartet ist. Und damals ist den Betreibern, die auch geschrieben haben, sie kommen aus dem Start-up-Milieu, irgendwann der Betrieb untersagt worden. Das Ganze ist ein bisschen hinterlistig, muss ich ehrlich gestehen. Denn es sieht für Ahnungslose so aus, als wenn sie Oh, bist noch da? Da ist er weg. Ist er noch da? Ja, bei dir hat gerade die Verbindung irgendwie einen kleinen Schluck aufgehabt. Wir haben jetzt fast 45 Minuten vorher gequatscht. Das hat alles wunderbar funktioniert. Und während der Aufnahme, klar, muss natürlich irgendwas passieren. Soll ich nochmal erklären? Oder? Ja, gerne. Das ist abgehackt bei, ne? Das ist ein Erfolgsmodell. Ah, okay, gut. Also ich versuche es nochmal. Popcorn Time ist ein ziemliches Erfolgsmodell. Die haben im Frühjahr diesen Jahres schon mal angefangen. Die Gründer kommen aus dem Startup-Milieu, wie sie selber schreiben. Und das Ganze ist ein bisschen hinterlistig, weil auf den ersten Blick für Ahnungslose sieht das so ein bisschen aus wie eine Software oder eine Webseite für Streaming. Und was aber in Wahrheit passiert, obwohl der Film sofort startet, unmittelbar, nachdem man ihn ausgewählt hat, ist eine BitTorrent-Verbindung. Und die ist natürlich jederzeit für IP-Ermittler und Rechteinhaber sichtbar. Und da hat es dann innerhalb von Deutschland einige Abmahnungen gehagelt. Okay, das heißt, im Grunde ist das ein Anbieter, der bietet aktuelle Kinofilme an oder deswegen Popcorn, also Filme an, die man sich anschauen kann. Man muss sich eine man muss sich eine App runterladen, man kann die Filme sich nicht auf einer Homepage anschauen, wäre ja auch zu einfach, ne? Das wäre ja Streaming in der einfachsten Form. Also eine App runterladen und damit kann man sich Filme anschauen. Ja. Und wie bezahlt man die Filme? Gar nicht, weil sie ja nicht legal gekauft werden. Krass. Das heißt, man kauft nichts, weil man streamt ja nur. Und das ist ja nach einhelliger Meinung der meisten ja mittlerweile ja gar nicht strafbar, und so denkt man, ne, wenn man streamt, ja, ne? Aber du sagst es ja gerade, irgendwie ist da ein Wurm drin, ne, in dem Ganzen, ne? Ja, also es haben sich dann auch Leute bei ihren Rechtsanwälten gemeldet und haben gesagt, ich verstehe diese Abmahnung von der Kanzlei Waldorf-Frommer nicht. Ich habe kein BitTorrent-Programm gestartet, ich habe keinerlei Transfers durchgeführt und habe trotzdem eine Abmahnung wegen eines Kinofilms bekommen, weil ich ihn angeblich im Netz angeboten haben soll. Und das ist genau der Trick an der Geschichte. Das, was wie Streaming aussieht und sich anfühlt und so scheint zu funktionieren, ist in Wahrheit ein ganz normaler BitTorrent-Transfer und der kann halt abgemahnt werden. Okay, das heißt, es riecht, schmeckt und fühlt sich an wie Streaming, ist es aber nicht. Ja. Ist wirklich ein BitTorrent. Ich möchte es ungern selber mal ausprobieren, weil ich bin ja schon dran versucht, das mal auszuprobieren, was dieser Client wirklich macht, ob der sich die Filme dann komplett runterlädt, dann auf die Festplatte und dann andere zum Abruf bereithält, also klassisches BitTorrent-Netzwerk, wo speichert der die Filme, und das wäre ein ganz klares Indiz dafür, dass es kein Stream ist. Aufgefallen ist das jetzt aber auch nur, sagst du, durch die Abmahnungen, ne? Dass es kein Stream ist. Ja, also speziell in Deutschland ist es aufgrund der ausgesprochenen Abmahnungen der Nutzung von Popcorn Time und von der Konkurrenz, die heißen Cuevana, sind erreichbar unter cuevana.tv. Die sind aber in den letzten Monaten ziemlich abgestürzt, weltweit gesehen. Ich habe mir die Webstatistiken angeguckt von SimilarWeb. Das ist so ein Analysetool, ähnlich wie Alexa, was aber sehr genau berechnet, wie viele Seitenzugriffe man monatlich hat. Mhm. Und da kann man sehen, dass das enorm abgenommen hat, das ganze Volumen. Ja, also die zeigen halt die Statistiken der letzten 6 Monate an, und die waren bei zwischen 20 und 25 Millionen Seitenzugriffen monatlich. Also Cuevana.tv, die sind jetzt bei knapp 4 Millionen mit der Tendenz nach unten. Und timeforpopcorn.eu ist auch bei ungefähr 4 Millionen. Die sind so von 0 auf 4 Millionen jetzt im Laufe der Zeit hochgegangen und haben jetzt im Mai auch einen Knick gehabt. Ich gehe mal davon aus, aufgrund der Abmahnungen, die ausgesprochen worden sind. Ja, und jetzt kommt das Spannende bei der ganzen Geschichte, weil Time for Popcorn behauptet, sie haben jetzt einen VPN-Dienst dazwischen geschaltet. Also so ein Virtual Private Network, mit dem dem man nicht mehr meine IP-Adresse als Zugangspunkt zum Internet sieht, sondern jemand anderes. Ja. Okay. Richtig. Das würde, also konkret ist es so, dass in der neuesten Version, die man dort herunterladen müsste, der VPN-Anbieter Kebrum, von dem ich noch nie was gehört habe, mit eingebaut ist und man deswegen keinerlei Abmahnungen bekommen würde. Ich habe aber mal nachgeguckt, wenn man ganz regulär bei Kebrum den Datenverkehr verschlüsselt, würde das $7 pro Monat kosten. Das ist noch relativ gering. Andere Anbieter sind sogar noch teurer. Und ich frage mich, wie lange diese Verschlüsselung tatsächlich stattfinden wird, weil es ist ja nicht damit getan, dass man sich da einloggt und das war's, sondern alle Daten, die bei der Übertragung der Filme entstehen, müssen auch über den VPN-Anbieter laufen, was enorme Kosten produziert. Okay. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch nie gerade kostenlos, so einen VPN-Server zu betreiben. Wenn da so 3 Millionen waren, das hast du gesagt? 3 Millionen Nutzer? Es sind über 3 Millionen, ja. 3 Millionen Nutzer, genau. Das ist ja eine enorme Last, die da über den VPN-Server läuft. Das muss ja irgendwie bezahlt werden. Und wenn man das über einen kostenlosen Dienst wie dieses Popcorn TV macht, weiß nicht, wie die sich finanzieren. Ist in der App, ist da irgendwie Werbung drin, mit denen sie sich querfinanzieren? Nein. Sieht nicht so aus, ne? Nein. Sieht nicht so aus. Okay, also Popcorn TV. Und der andere, wie heißt der andere nochmal? Der spanische? Cuevana. Cuevana.tv, sieht alles ein bisschen spanisch aus. Okay. Popcorn Time. Also ist nicht der Heilsbringer, ne? Also ich kann halt in der App nicht sehen, in dem Programm, ist der VPN aktiviert oder nicht. Ich kann ihn nicht an- oder abschalten. Ich habe keinerlei Kontrolle. Und sollte Gebrum irgendwann auf die Idee kommen, boah, das wird uns jetzt zu teuer und die klinken sich aus, dann würden natürlich wieder die Abmahnungen kommen. Und die eigentlichen Betreiber von Popcorn Time als auch von Cuevana sind nicht greifbar. Die sind halt anonym und treffen wird's dann wie üblich die Leute, die keine Ahnung haben. Genau, die sie das Ding einfach installieren, weil die Webseite sieht vertrauenserweckend aus, sieht schön aus. Man kann sich hier die Software runterladen, die allerdings Beta ist. Also diese Popcorn-Time-Software, Download Beta für mich, macOS, habe ich hier 3.2 Beta-Version mit einem eingebauten VPN-Client. Und da kann ich anonym Filme gucken, versprechen die. No restrictions, man kann jeden Film gucken, man braucht nur einen Internetzugang, es gibt einen awesome Catalog, jede Menge tolle Filme, beste Qualität, 1080p über ein VPN, okay, das möchte ich mal gerne sehen, verdammt. Das möchte ich eigentlich mal gerne sehen. Es gibt ja nicht nur für macOS, es gibt es auch für Windows, für Chromecast. Genau, für eigentlich alle Plattformen, ne? Linux sogar. Linux gibt es auch. Für Linux-Distributionen, für Android-Smartphones. Genau. Und da der Quellcode veröffentlicht worden ist, gibt es noch weitere Abkömmlinge, zum Beispiel für die Software XBMC. Aber das hat jetzt mit dem Popcorn-Time und dem Gebrum nichts zu tun. Also, aber Tatsache ist einfach, egal über welches Gerät ich die Filme streame, solange es über mein heimisches WLAN ist, bin ich als Anschlussinhaber dran, wenn es zu einer Abmahnung kommen sollte. Ja, das ist richtig. Wenn es ein BitTorrent ist, also File-Sharing, wenn man also das etwas wieder bereithält zum Upload, dann ist man da gefangen drin. Ne? Ich bin ja mutig. Ich habe mir gerade mal Popcorn Time runtergeladen. Die Installation ist idiotensicher. Das schaffst sogar ich, meinst du, ne? Das schafft jeder. So. Das ist ja auch Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Die Anfänger sollen halt angesprochen werden. Und das ist auch sehr verlockend, weil das war schon. Du mit einem Klick dir den Film anschauen. Das war schon, super. Also, ja. Also liebe Abmahnanwälte, ich mache das gerade zu Testzwecken hier, ne? Ich habe mir wir haben 11. Juli 2014, 11.19 Uhr. Ich habe mir gerade die Software installiert. Drinne, ohne registrieren, ohne irgendwas. Ich habe die aktuellsten Filme, gut, sieht aus, als wären das englische Filme. So, ja. Da steht nichts von irgendwas. Kann ich dir irgendwas einstellen? Keine Option? Nee, ich habe keine Option, wo ich sagen kann, da sollen wir das mal irgendwie speichern oder sowas. Gar nichts, keine Option. Ich kann mal einen Film starten, den Lego-Movie. So, Trailer, watch it now. Ich kann jetzt sagen, wie will ich den sehen? Klar, 1080p gibt mir alles. Subtitled, okay, das ist alles Englisch. Komm, ich will mir den Lego-Movie anschauen. Da steht's. Starting Download. Offensichtlich, er startet den Download. Er lädt den Film jetzt gerade runter. Ist ein kleiner Balken, der bewegt sich gerade. Der lädt den Film gerade wirklich nicht in der Geschwindigkeit den ganzen Film. Ich bin jetzt schon bei 100% jetzt. So, der Film startet jetzt, hoffentlich. Und ja, der Film startet. So, das ist ja grotteneinfach. Das schafft jeder DAO. Ja. So, verdammt, jetzt habe ich die Anwälte dran. Okay. Herr Björn Frommer freut sich. Verdammt. Den Lego-Movie. Ja, jetzt habe ich einen Lego-Movie, kann ich mir anschauen. Ist aber nicht ersichtlich für mich, ob das jetzt ein Stream oder über BitTorrent läuft. Ich sehe jetzt nichts. Ich sehe nur, ich habe jetzt hier kein Programm installiert, um den einen ausgehenden Datenverkehr mir anzuschauen, aber das sieht mir jetzt nicht so aus. Moment, das kann ich mir doch anschauen. Ich kann mir doch anschauen, ob Daten rein und rausgehen. Schauen wir uns das Ganze mal an. So. Liste, Diagnoseberichte. Ich finde sie jetzt gerade nicht so schnell, aber das ist eine tolle Qualität. Das ist wirklich HD hier. Ich kann den Film groß machen, das ist HD-Qualität. So, ich beende mal wieder. Beenden das ganze Ding und ich deinstalliere das Ding wieder. Ist mir jetzt zu doof, das weiter zu benutzen, aber es ist gerade einfach. Das ist total simpel. Runterladen, ja. Installieren, läuft. Ohne Probleme und sofort ja. Der Film. Ist natürlich verlockend. Ist sehr verlockend, das ganze Ding. Ja. Ich habe jetzt auch nichts vom VPN gesehen, gar nichts. Muss man sich im Detail mal anschauen. Aber gefällt mir. Schön. Aber wenn es die Abmahnanwälte gibt, du sagst dir, die Abmahnanwälte Weiß und Partner sind das, ne? Nee, die Waldorf-Frommer-Rechtsanwälte. Waldorf-Frommer, ja. Die mahnen ab. Wenn man sich Filme wie 12 Years a Slave, Dallas Buyers Club oder Project X illegal über Popcorn Time oder Cueva TVs angeblich streamt, weil man dadurch Urheberrechte und der dahinter jeweiligen Abmahnung stehenden Auftraggeberinnen verletzen würde. Also es ist natürlich auch juristisch gesehen ein interessantes Thema, weil der Gesetzgeber unterscheidet ja immer zwischen solchen Angeboten, die offensichtlich illegal sind, und anderen, also wenn es jetzt um die Haftung geht, die nicht offensichtlich illegal sind, ich denke mal, es gibt dazu auch, aber noch kein Urteil. Also der gesunde Menschenverstand würde ja jedem Nutzer sagen, Moment, ich soll mir jetzt den neuen X-Men umsonst angucken können, das kann ja eigentlich nicht illegal sein. Ja, gut. Illegal meinst du? Richtig. Man könnte natürlich versuchen, dagegen zu argumentieren, so wie diese typischen Szene-Seiten und diese typische Werbung, die man normalerweise angezeigt bekommt für Poker oder irgendwelche Erotik-Werbung, die gibt's dort ja überhaupt nicht. Es gibt ja grundsätzlich gar keine Werbung. Und es sieht alles sehr seriös aus. Wäre eine spannende Entscheidung vor Gericht, wenn da jemand versucht, gegen vorzugehen. Aber bisher ist mir davon noch nichts bekannt geworden. Ist schon krass. Ja, und die Installation ist super einfach, die Anwendung ist super einfach. Es ist wahrscheinlich für deutsche Nutzer noch nicht mal so super interessant, weil es halt schon aufs englischsprachige Publikum ausgelegt wurde. Aber das ist richtig. Ich meine, das ist ja der Grund, warum auch die Streaming-Seiten so erfolgreich sind. Die Anwendung ist easy und es kostet halt nichts. Ne? Aber in diesem Fall ist es schon auch eine Gefahr für Neulinge, dass sie in diese Falle tappen. Das kann schon mal über 800 Euro kosten, ne? 600 Euro Lizenz. Das kostet über 800 Euro, wenn du Pech hast, ja. Ja. Der Wert errechnet sich ja unter anderem auch dadurch, welchen Schaden du für das Filmstudio während des in Anführungsstrichen Streams erzeugt hast. Und wenn du dann das Werk 20 oder 30 oder 40 Leuten hochgeladen hast, während du dir den Film selber angesehen hast, aufgrund dieser Gesamtmenge wird dann halt auch der Gegenstandswert errechnet und deswegen sind die Dinger so teuer. So wie beim normalen File-Sharing halt auch. Genau. Na? Während, wenn ich bei einem File-Hoster was herunterlade, das sind diese Internetdienstleister, wo man Dinge auf einer Festplatte öffentlich zugänglich machen kann, dann wäre der Wert des Schadens, der beim Download entsteht, ja nur dieser eine Film. Und deswegen werden für Sharehoster grundsätzlich keine Abmahnungen ausgesprochen, weil sich das nicht lohnen würde für die Kanzleien. Das wäre nicht rentabel. Ne? Zudem für solche Konditionen machen sie es halt nicht. Und deswegen gibt es Abmahnungen halt weder fürs Usenet und auch nicht für Sharehoster, weil es unrentabel wäre. Okay, das heißt nur die User, die dann so ein BitTorrent nutzen, um es anderen wieder zum Abruf bereithalten. Also wirklich Verteiler, diese, wie sagt man es schon auf der Straße, die Dealer, die fängt man halt, die kleinen Fische, ne? Ja. Aber die im Hintergrund, die fängt man anscheinend nicht, weil wenn man sich das Konstrukt mal anschaut, das haben wir eben auch schon mal ganz kurz gemacht, so was jetzt Popcorn Time für einen VPN-Anbieter da eingebaut hat, dieser Kebrum, kann man es rückwärts sprechen? Murbeck? Ne, Kebrum. Die Seite ist erstmal, die kebrum.com ist russisch. Wenn man sich die auf einenglischt, die Seite, dann kann man mal schauen, wo über About Us, wo die Firma so ihren Sitz hat. Und wir haben es eben mal kurz auf Google Maps mal kurz gestartet. Das ist auf den Seychellen. Also, gut, das heißt jetzt nichts, ne? Das heißt jetzt nicht sofort, oh, das sind die bösen Jungs, aber ich weiß nicht. Wenn jetzt die Anwälte kommen und sagen, ja, ne, wir haben dich aber jetzt, dann kann ich mal sagen, yeah, Moment mal, hier die Firma Kebrum, die hat doch hier den VPN-Dienst und wie könnt ihr überhaupt, wendet euch doch mal an die Firma Kebrum, dann sagen die, ja, wir können aber kein Kyrillisch, ne? Wir können die Seite nicht lesen. Und zu den Seychellen haben wir auch keinen guten Kontakt. Die Abmahnung, die bezahlt sie jetzt mal schön. Die Kosten dafür. Also, ob ein das davor schützt, weiß ich nicht so unbedingt. Also, ich weiß nicht. Ich habe es wieder deinstalliert. Ist mir zu heiß, die Kiste, weil irgendwie, es riecht komisch. Ne? Es riecht ein bisschen nach Lulu, ne? Das Ding. Also, weiß ich nicht. Es riecht ein bisschen genau wie dieses Cuevana.tv. Das sieht ja komischerweise relativ gleich aus, ne? Das sieht richtig gleich aus, das ganze Ding. Also die App von denen sieht sehr, sehr ähnlich aus. Also das wird auf dem gleichen Quellcode basieren, was sie noch ein bisschen weiterentwickelt haben jeweils. Gehe ich mal von aus. Man kann sich bei Cuevana den aktuellen Film Casablanca anschauen. Oh ja, der ist ja gestern erst im Kino gelaufen. Ja, 1942. The Wizard of Oz, 1939. Wird immer interessanter. Den haben die so drin in ihrer spanischen App. Naja, also ich weiß es nicht. Also wer es unbedingt haben muss, ja mein Gott, der muss halt mit den Briefen leben von den Rechtsanwälten, mit den Abmahnungen. Aber ist schade drum, wenn die einfachen Nerds mal hier abgemahnt werden, weil die in guten Glauben denken, ach, das ist ja nur ein Streaming, ne? Weil die sagen ja, es ist ja nur ein Streaming, was es aber anscheinend nicht wirklich ist. Ja. Ja, das ist ja leider oft so gewesen in der Vergangenheit. Seitdem ich diese ganze Urheberrechtsszenerie beobachte, seit 2006, hat es eigentlich fast immer nur die Noobs getroffen, die Dummen, dumm ist falsch, die nicht informierten, so muss man sagen. Genau. Mit Intelligenz hat das nichts zu tun. Nicht wirklich, ne. Und es ging leider oftmals, um es mal ganz klar zu sagen, auch ums Geld verdienen, und da spielte dann keine Rolle, ob es dann die Hintermänner traf oder nicht, weil oft war es einfach so, dass die dafür verantwortlich waren, die waren nicht greifbar, weil sie sich entsprechend abgesichert haben. Ja. Okay, und diese Popcorn-Time, wer ist das denn überhaupt? Haben die ein Impressum? Du machst wohl Scherze. Ja, ich liebe Scherze. Ich irgendwie made with love by a bunch of geeks from all around the world. Ja. Contact us, eine Gmail-Adresse, Forum, Blog, Android. Da ist nichts mit Kontakt oder so. Da, nee, nicht wirklich. Nee. Kein Namen, kein greifbarer, nichts. Nein. Gut, warum auch? Das kostet ja auch kein Geld, ne? Ja, ich meine, wenn keiner greifbar ist, kann auch keiner verklagt werden. Das ist doch ganz einfach. Hat einen enormen Vorteil. Und das Tolle ist, man kann sich immer rausreden, ja, das ist ja auch alles Beta-Software, wenn man mal eingreift, ne? Weil ganz klar, die schreiben überall, das ist Beta-Software, ne? Und kann natürlich Fehler beinhalten. Da kann der VPN-Client ja, ups, auch mal nicht funktionieren oder so, ne? Aber die Technik finde ich echt faszinierend. Also, dass auch der Chromecast da mit funktioniert, dass man das über den Chromecast, über einen HDMI-Stecker einfach Fernseher ein und über sein Android-Telefon streamen kann, dann wieder auf Fernseher streamen kann über Funk. Aber alles andere, Die sind da schon sehr weit vorne. Das ist schon sehr faszinierend gemacht. Aber so faszinierend das auch ist, so gefährlich ist es auch für die Nutzer. Und deswegen, also selbst wenn im Moment geschrieben wird, dass man einen VPN-Anbieter dazwischen schaltet, also meine persönliche Einschätzung ist Finger weg. Ja, also man findet auf jeden Fall eine Verbindung zu den europäischen Piraten. Man findet einen auf dem piratenpad.de gibt es ein Dokument. Please help reforming copyright Popcorn Time. Da gibt es ein Piratenpad drüber. Also gibt es da schon mal Verknüpfungen zu den Piraten, weil die sind auch dafür, dass mehr Piraten in den europäischen Let's put more pirates into the European Parliament. Schreiben die auf ihrem Blog, also blogtimeforpopcorn.eu. Da werben die dafür, dass mehr Piraten ins Europäische Parlament kommen sollen. Gut, das heißt jetzt nicht zwingend, dass es da eine personelle Verbindung gibt. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ein Piratenpad kann ja auch jeder aufmachen. Aber es wundert mich, dass auf piratenpad.de, auf einer deutschen Piratenpad-Seite, ein Dokument ist, hier von 20. Mai 2014, englisch geschrieben. Hier sind Banner, die man sich runterladen kann, aber keine Namen. Ja, aber ein Pad kann ja jeder anlegen. Ja, genau, richtig, das meine ich ja. Aber dass man sich ein piratenpad.de dann Pad anlegt. Ja. Musik bei dir im Hintergrund? Ja, das ist mein Handy. Ach so. Ich habe aber jetzt keine Lust, ranzugehen. Ich denke gerade, wo kommt hier Musik her? Ja. Okay. Nee, also, ja. So, ich verlasse mal den Raum, damit die Trommel aufhört zu klopfen. Okay. Also sieht komisch aus mit diesem Piratenpad. Ich sage schon Piratenpad hier, ich bin auch schon so verstrahlt. Die Popcorn-Time. Also wir können Popcorn rausholen und eigentlich nur darauf warten, bis auch alle größeren, du hast ja schon drüber berichtet und in Tarnkappe, dass die anderen auch mal drüber berichten und das mal aufnehmen, weil das wird vielleicht in Zukunft wieder auf den Tisch kommen oder in der Versenkung verschwinden. Weil was glaubst du, wie wird es da weitergehen mit diesen Popcorn-Time in Zukunft? Also ich halte es nicht für wahrscheinlich, dass sie sich das ewig finanziell leisten können, das über ein VPN zu machen. Und wenn vor allem hier in Deutschland wieder Abmahnungen dafür ausgesprochen werden sollten, dann wird sich das ganz schnell in den Medien rumsprechen und dann werden die Nutzer auch schnell die Finger davon lassen, zumindest ein Großteil. Aber die Verlockung ist schon sehr groß, das auszuprobieren und schwer zu sagen, wie sich das entwickelt. Es ist auf jeden Fall sehr interessant und auch toll gemacht, also das kann man nicht anders sagen. Aber es ist halt auch, ich finde es von den Betreibern auch verantwortungslos, die Leute da so in die Falle laufen zu lassen. Und also da würde ich mir schon was anderes wünschen. Ich meine, wer bei Pirate Bay irgendwelche Torrent-Magnetlinks runterlädt, der weiß oftmals, was er da tut und welche Risiken er eingeht und wie er sich absichern müsste. Aber das ist schon sehr trügerisch, was einem da lange Zeit vorgespielt wurde. Ja, weil bei den anderen ist es ja offensichtlich, ne? Pirate Bay oder sowas, offensichtlich, dass es ja ein File-Sharing ist. Aber hier reden ja nur von Streaming und nutzen im Hintergrund eine File-Sharing-Technologie, also BitTorrent-Technologie. Das kann nach hinten losgehen. Ja. Kann spannend werden in Zukunft, ja? Auf jeden Fall. Wir beobachten das mal für euch. Ja. Und bleiben am Ball, der Lars sowieso unter tarnkappe.info werdet ihr alles weitere und seinen Beitrag drüber finden, nämlich Popcorn Time übernimmt den Markt. Gibt es einen schönen Beitrag von ihm drüber, wo er mal nochmal beschreibt, was Popcorn TV ist, wo das Problem daran ist und wo auch die Bilder sind mit den, also Screenshots sind, mit den Zugriffszahlen, was man da so ablesen kann. Schaut euch mal an und ich danke für deine Zeit, Lars. Gerne. Und ich gehe mal in die Küche, mache ein bisschen Popcorn. Ich beobachte das. Ich beobachte das. Aber lass die Arme noch nicht so laut platzen. Ich beobachte das mal. Das kann man mal sagen, da kann Popcorn wieder rausgeholt werden. Und trotzdem, Leute, verliert den Spaß nicht an der Sache. Guckt immer auf die sonnige Seite des Lebens und machen wir auch. Macht es wie Monty Python. Genau, macht es wie Monty Python.